Klangfassade. Dies ist eine kurze Zugfahrt von Bremen nach Sagehorn. Wir fahren mit dem Metronom. Setzt euch schon mal rein. Thank you. begrüßen Sie recht herzlich an Bord des Metronomen auf dem Weg nach Hamburg mit Halt an allen unterwegs Bahnhöfen. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Fahrt.